Aus gleichem Anlass veröffentlichte die Sozialistische Partei Rumäniens am 15. Juni auf ihrer Internet-Homepage Duricolor den Abriss über die revolutionäre Tätigkeit vom Genossen Kim Jong-il.